Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Podcast von Wilhelmsburg Solidarisch, Folge 1, Sackgasse Aktivismus. Der Input, den ihr gleich als erstes hören werdet, wurde am 21. Juni 2018 auf dem Debattenabend von Wilhelmsburg Solidarisch gehalten. Danach folgt der Recap, den wir am folgenden Tag aufgenommen haben. Im Recap sprechen vier Menschen von Wilhelmsburg Solidarisch über den Debattenabend und welches Fazit sie aus der Diskussion ziehen. Aber damit genug der einleitenden Worte. Los geht's! Wie die meisten von euch mitbekommen haben dürften, haben wir uns ja für den Abend zwei Texte rausgesucht aus jeweils unterschiedlichen Niedergangsphasen der radikalen Linken. Das ist einmal eben der Text Der Aktivismus als höchstes Stadium der Entfremdung aus dem Niedergang der 68er, der ist von 72 und damit jetzt 36 Jahre alt. Und dann zwei Texte aus der sogenannten Heinz-Schenk-Debatte, die so aus dem Niedergang der Autonomen kommen und 17 Jahre alt sind. Und da ist natürlich ein bisschen die berechtigterweise die Frage, warum machen wir das überhaupt in dieser Form? Und wir machen das in dieser Form, weil wir jetzt nach 3 Jahren, die wir wie so machen, 3,5 Jahren, jetzt an einem Punkt sind, wo wir es wichtig finden, uns gemeinsam Wissen über die eigene Geschichte und auch über die eigene Bewegungsgeschichte anzueignen, um unsere eigene Praxis reflektieren zu können. Genauso berechtigterweise kann man dann natürlich aber auch fragen, warum sucht ihr euch denn dann ausgerechnet Texte raus, wo das Scheitern beschrieben wird? Wir würden halt sagen, also die Leute in der Vorbereitungsgruppe, die sich die Texte so ein bisschen rausgesucht haben, dass wir, wenn wir von Fehlern für die Zukunft lernen wollen, halt nicht immer nur auf die Höhepunkte schielen dürfen. Weil wenn man sich nur die Höhepunkte ansieht, dann sieht man eben nicht, woher bestimmte Prozesse kommen und wie sie entstanden sind. Und man sieht vor allem nicht mehr den Bruch, ab dem eine bestimmte Praxis nicht mehr funktioniert hat. Und deswegen hoffen wir eben aus diesen Texten heraus, verbunden mit der Frage, hat denn diese Übersetzung der Kritik in eine andere Praxis, die in beiden Texten angesprochen wird, hat die überhaupt funktioniert? Und wenn nicht, warum hat sie denn nicht funktioniert? Deswegen waren für uns genau genommen, ach ja, ich sage noch kurz was zu den Texten zur Einordnung für alle, die sie vielleicht jetzt nicht mitgekriegt haben. Also der eine Text ist von einer französischen Jugendorganisation, die hauptsächlich dadurch eben bekannt geworden ist, ein paar Texte produziert zu haben und dann sich in die Organisation einer Konferenz gestürzt hat, nach der man dann nichts mehr von ihr gehört hat. Also gerade bei diesem Text ist natürlich auch, wie das auch in der Einleitung steht, die Frage berechtigt, inwieweit halt diese Kritik am Aktivismus dann tatsächlich auch auf die eigene Praxis angewendet wurde. Und die anderen beiden Texte sind aus dieser eben sogenannten Heinz-Schenk-Debatte, die mit Auslöser der Gruppe Fels wurde aus Berlin und die Gruppe Fels ja auch Mitgründungsmitglied der interventionistischen Linken ist, also um das so ein bisschen einordnen zu können. Genau, aber wie gesagt, wir haben uns vor allem für die Parallelen interessiert, also an welchen Punkten in dieser Bewegungsgeschichte können wir eigentlich Konstanten feststellen, die in beiden Texten kritisiert werden und was bedeutet das sozusagen in der Übersetzung für uns? 3 Stück davon habe ich rausgesucht, damit eben dieser Input nicht zu lang wird und wir Zeit haben zu diskutieren, so als Anregung und einen kleinen Einblick zu geben, wie wir das diskutiert haben. Eine Parallele, die in allen Texten vorkommt, ist die Unfähigkeit, politische Analysen in ein Verhältnis zur eigenen Praxis zu setzen. Dazu steht in dem Heinz-Schenk-Papier dieser prägnante Satz: Theorie dient nur noch zur Absegnung der zuvor schon beschlossenen Praxis. Theorie ist nicht mehr das Beschreiben gesellschaftlicher Verhältnisse und daraus folgender Interventionsmöglichkeiten, sondern Beschreibung der Machenschaften des Feindes. Nun sind wir hier in Hamburg ja auch in der besonderen Situation, dass im Prinzip gerade auch eine dieser Großkampagnen zu Ende gegangen ist, die in dem Heinz-Schenk-Papier ja zentral kritisiert werden, und zwar der G20-Gipfel. Ich habe jetzt, um das ein bisschen zu illustrieren, was hier gemeint sein könnte, die Hafenblockade vom Ums Ganze Bündnis rausgesucht. Ich hätte aber auch irgendeine andere Aktion raussuchen können, will ich nur an der Stelle auch nochmal erwähnt haben, ne? Was man da ja ganz gut sieht, ist, dass die Analyse von ums Ganze zu sagen, der Logistiksektor ist entscheidend für das Funktionieren des Kapitalismus, Hier haben die Arbeiter zwar bisher noch eine geringe Organisationsmacht, aber dafür eine hohe Produktionsmacht. Also können an einer entscheidenden Stelle tatsächlich eingreifen und Prozesse stören. Das legt ja eigentlich eine langfristige Herangehensweise in der Praxis nahe. Das legt zum Beispiel nahe, dass man in die Betriebe geht und Leute zusammenbringt, den Laden in Unordnung bringt, Sabotage betreibt und Alternativen für diejenigen entwickelt, die halt in diesem Prozess auch rausbrechen. Aber hier trifft dann diese Kritik ja auch von dem Heinz-Schenk-Papier wieder zu. Die Form der Politik ist eben bereits beschlossen. Das heißt, und die Form der Politik sind eben Massenblockaden während eines Events plus Diskursintervention. Und wenn diese Diskursintervention schon nicht irgendwie in die gesamte Gesellschaft reinwirken kann, weil genau genommen sich nicht die gesamte Gesellschaft für die Flyer, die diese Bündnisse schreiben, interessiert, dann wenigstens innerhalb der radikalen Linken. Und da gab es ja mehr oder weniger tatsächlich die unverhohlen geäußerte Hoffnung, dass sie das so machen und dieses Thema so setzen, damit sich dann andere Linke um das Thema in der Praxis kümmern. Also um es kurz zu machen, ist die Analyse und die Praxis stehen einfach in gar keinem Verhältnis zueinander. Und wie eine Genossin in der Vorbereitung sehr richtig angemerkt hat, genau diese Unfähigkeit führt dann zu der immer gleichen Wiederholung von Traditionen, die dann so einen Aufbruch in die Zukunft versperren. Und das, also, ne, das ist, wenn man jetzt wieder in den 70er-Jahre-Text reinguckt, ist es eben das, sind das die Massendemonstrationen, das, was in dem Text als sich versammeln und zählen beschrieben ist. Dann ist das in den 90ern die militante Aktion und in den 10ern sind es eben die Massenblockaden. Dieser Formfetisch bleibt irgendwie immer bestehen. Und da, finde ich, kommt so ein bisschen bei uns auch der Brückenschlag, warum das eigentlich ein Problem ist, ist nicht so sehr, also ist vor allem, weil die Fähigkeit leidet, strategisch zu diskutieren. Und das steht in dem Heinz-Schenk-Papier ja auch schön drin, wer die Form schon beschlossen hat, kann nicht mehr strategisch diskutieren. Konsequenterweise setzt sich deshalb auch der Begriff Inhalt durch. Das Gefäß ist gegeben, es muss nur noch mit Inhalten gefüllt werden. Und wenn man sich überlegt, was also, ne, wenn wir nochmal zurückgehen, dass eben dieses Papier ja durchaus auch ein Gründungsdokument der interventionistischen Linken ist, können wir an der Stelle einfach auch mal festhalten, dass diese Kritik nicht eingelöst wurde. Weil, wie gesagt, also, ne, es ist halt jetzt eine andere, es ist jetzt eine andere Form der Aktion, die gesetzt wird und mit der die strategische Debatte ersetzt wird. Das ist zum Beispiel eine dieser uneingelösten Kritikpunkte und Parallelen zwischen den Texten. Als nächstes hatten wir also war für uns besonders interessant, was auch in beiden Texten vorkommt, allerdings in den Heinz-Schenk-Papiertexten nicht so dezidiert ausformuliert ist, ist das, was im Aktivismus als höchstes Stadium der Entfremdung unter der Aufstiegwunsch verhandelt wird. Auch hier lese ich einfach noch mal kurz einen Teil vor. Obwohl er unzufrieden ist, ist der Aktivist unfähig, sich zu seinen Wünschen zu bekennen und sich mit ihnen zu konfrontieren. Er schämt sich ihrer. Das führt dazu, dass er den Aufstieg seiner Wünsche mit dem Aufstiegswunsch ersetzt. Aber seine Schuldgefühle sind derartig, dass er nur einen hierarchischen Aufstieg im Rahmen des Systems ins Auge fassen kann oder eher nur bereit ist, für einen guten Platz zu kämpfen, wenn er gleichzeitig die Garantie hat, dass es nicht für ihn selbst ist. Sein Aktivismus erlaubt es ihm, sich zu erheben, sich auf einen Sockel zu stellen, ohne dass dieser den Aufstieg für ihn selbst und die anderen als das erscheint, was er ist. Sich in den Dienst seiner Wünsche zu stellen, bedeutet überhaupt nicht, in sein Schneckenhaus zu flüchten und hat nichts mit kleinbürgerlichem Individualismus zu tun. Das kann im Gegenteil nur durch die Zerstörung des egoistischen Panzers geschehen, in welchem uns die bürgerliche Gesellschaft einschließt, und durch die Entwicklung einer wahren Klassensolidarität. Das liest sich erstmal hart, weil eigentlich muss sich davon jeder von uns angesprochen fühlen, wie wir hier sitzen. Und es entbehrt ja auch keiner Grundlage. Es tut mir übrigens leid, wenn ich euch immer so den Rücken zudrehe, weil ich hier das Ding habe. Es entbehrt ja auch nicht unbedingt in der Grundlage, weil wir alle neigen eben dazu, Konflikte im Alltag nicht zu suchen, sondern zu umgehen, weil jeder von uns, der sich tatsächlich wehrt im Alltag, in der Konfrontation, in den Punkten, wo wir halt tatsächlich mit Herrschaft konfrontiert sind, und das sind Chefs, Vermieter, das sind die Bürokraten in den Behörden, haben wir was zu verlieren. Das kann der Verlust vom Job sein, von Wohnraum, von Ersparnissen, von sozialen Kontakten. Und wenn wir eben in diesen Situationen alleine sind, dann bindet uns diese Angst davor, alleine zu sein, an die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Wir legen uns dann halt lieber nicht mit dem Vermieter an oder arbeiten auf einer Arbeitsstelle, die eigentlich gar nicht mit unserer eigenen politischen Haltung vereinbar ist. Oder haben Prüfungsangst, die wir mit keinem thematisieren können. Das findet auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Und so eine Abspaltung beginnt dann ja an jedem irgendwie zu nagen, weil die eigene Identität, die wir uns selbst zugelegt haben, also diese Geschichten, die wir über uns selbst in unserem Kopf erzählen, dass wir Linke sind, dass wir Anarchisten sind, die erlauben eigentlich unser Agieren in der Gesellschaft in der Form gar nicht. Und unterschwellig wissen wir ja außerdem, dass das gar nicht entscheidend ist, was wir von uns selbst erzählen, sondern entscheidend für das, wer wir sind, sind eben unsere Handlungen und nicht, was wir von uns selbst sagen. Und unsere Taten und die Art und Weise, wie wir in unserem Umfeld agieren, bestimmen viel mehr darüber, wer und was wir sind, als diese Selbstzuschreibung. Und ich glaube, also das sage ich jetzt persönlich, weil das haben wir so nicht diskutiert, ich glaube persönlich, dass das heute mehr denn je hart zu akzeptieren ist. Es ist nicht entscheidend, was ich von mir selbst über mich selbst erzähle, sondern was andere von mir wahrnehmen und was meine Handlungen bewirken, dass das unter anderem dazu führt, dass da eine kollektive, also dass kollektiv eine Verschiebung dessen stattfindet, was man als politisch versteht und was in diesen Bereich fällt, in die Bereiche fällt, wo moralisches Urteilen gefragt ist. Das hat bei uns so ein bisschen zur Folge, dass tatsächlich viel eher halt, also was in der Linken halt hart diskutiert wird, sind eben Konsumentscheidungen und keine Lebensentscheidungen. Oder die Sprache, die jemand verwendet, aber nicht, wo er arbeitet. Wo er seinen Pulli kauft, aber nicht, wie er seine Kinder erzieht. Und all das sollten wir uns halt immer wieder vergegenwärtigen, was das für uns bedeutet, weil die Konkurrenzgesellschaft, in der wir leben, ist ja real. Jeder, der jetzt in einer Gruppe ist, die aus vielen jungen Leuten besteht, kann in der Runde gerne mal durchzählen, wer es von diesen Leuten schafft und wer es von diesen Leuten nicht schafft. Weil es werden nicht alle von uns schaffen. So. Das wissen wir ja auch alle abstrakt. Und irgendwie nicht zumindest zu versuchen, darauf kollektive Antworten zu finden, verschärft halt diese Konkurrenzverhältnisse und vertieft die Individualisierung, in der wir uns befinden. Ich habe eine Frage. Ja. Direkt. Was meinst du mit es schaffen? Was schaffen? Es ökonomisch schaffen, eine Lebensgrundlage haben, eine Daseinsberechtigung haben. Die ist nämlich nicht einfach gegeben, würde ich sagen. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der unsere Daseinsberechtigung gegeben ist. Wir sind als Konsumenten was wert und wir sind als Arbeiterinnen was wert. Und wenn wir das nicht schaffen, eines davon zu sein, dann verlieren wir unsere Daseinsberechtigung. Und die 30.000 Toten im Mittelmeer sind ein Beispiel dafür. Genau. Also was wir so aus dem Text vor allem rausziehen, ist, dass es möglich sein muss, Lebensentwürfe zu kritisieren und auch kollektiv debattieren zu können. Weil wenn jeder immer nur sein Leben für sich alleine bestimmt und regelt, dann ändert sich eben auch nur für Einzelne was. Und das bedeutet, für mich bedeutet das vor allem auch auf lange Frist, dass Emanzipation muss halt universalistisch sein, sie muss für uns alle sein oder sie ist ein Scheiß wert. Weil dann ist sie keine. Genau, deswegen steht vielleicht auch, also zumindest paraphrasiere ich das in meinem Kopf für mich so auch in diesem Heinz-Schenk-Papier, diese Kritik, also die Kritik daran, dass Kritik nur noch als unverbindliche Äußerung geäußert, Aufforderung geäußert werden kann. Also häufig, wenn ich zum Beispiel mich mit Leuten aus der radikalen Linken über was streite, ist der erste Impuls von ihnen zu sagen, ja, ich nehme dir das hier jetzt auch gar nicht übel, aber. Und ich denke mir, wir debattieren hier gerade. Es geht mir auch gar nicht darum, dass du was übel nimmst. Wir machen hier gerade Argumente und tauschen Argumente aus. Genau. Um das vielleicht noch mal ein bisschen mit einem Beispiel zu unterfüttern, was nochmal in eine andere Richtung geht, worüber wir auch diskutiert haben und was uns tatsächlich auch als Wilhelmsburg, also ne, als Leute, die halt Wilhelmsburg solidarisch mittragen, auch immer wieder bewegt, ist die Konsumentinnenmentalität innerhalb der Linken. Also es gibt halt total häufig diese Rede von der linken Arbeitsteilung. Und diese linke Arbeitsteilung bedeutet dann eigentlich, naja, die einen machen halt die Antirepressionsarbeit, ne, das macht dann der EA und die Rote Hilfe und wir sind halt sozusagen, wir sind halt die Leute, die die Sozialberatung machen und die Arbeitsrechtsberatung, damit die anderen dann Kultur- und Diskussionsveranstaltungen machen können und Demos anmelden. Und, keine Ahnung, bündeln Kräfte und vernetzen Akteure. Das, was aber hinter dieser Aussage steht, und wenn man das gemeinsam in einem Raum, wo man politisch arbeitet, sagt, ist, dass man damit ja auch Leuten was signalisiert. Und man signalisiert erstmal den anderen Leuten eine faktische Entkollektivierung der Probleme. Weil jeder, der in solchen, also ne, der in aktivistisch ausgerichteten Gruppen ist und es sowieso schon aufgrund seiner Positionierung schwer hat, ne, wisst, was ich meine, Klassenhintergrund, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung. Für die ist das einfach nur, ja, dann musst du halt zu anderen gehen und da deine Probleme lösen. Und da findet, das ist dann der Moment, wo eben die Entkollektivierung und die Individualisierung wieder stattfindet. Und deswegen fallen diese Leute dann auch am ehesten aus unseren Strukturen raus und sind einfach nicht mehr vorhanden. Womit wir sagen wollen, die bestehende Aufgabe für uns ist halt, diese Individualisierung zu durchbrechen, die eben Widerstand verhindert und den Druck auf uns alle aufrechterhält, nur im System zu funktionieren. Und dazu müssen wir alle, egal an welchem Ort, lernen, die Form, wie wir uns miteinander in Beziehung setzen, zu verändern. Und das geht nicht arbeitsteilig. Das müssen wir alle tun, egal wo wir sind. Wir wollten dazu noch anmerken, dass das auch nicht, das kommt in beiden Texten nicht vor, wir finden es aber wichtig, weil für einige von uns das auch so ein bisschen die Erfahrung ist, dass das uns am ehesten so auslaugt, ist, dass das nicht ohne die Fähigkeit geht, Verbindlichkeit herzustellen, Verantwortung zu nehmen und ein gewisses Maß an Selbstdisziplin an den Tag zu legen. Weil zu dieser Konsumentinnenhaltung, die wirklich, also ne, die uns alle betrifft, weil wir sind eben Teil dieser Gesellschaft, ich will das nochmal deutlich machen, auch mich betrifft das, weil auch ich bin in dieser Gesellschaft aufgewachsen, auch ich bin sozusagen als Konsumentin konstruiert. Genau, zu diesem Konsumentensein gehört nämlich auch, ein ewiges Kind zu bleiben, das seine Bedürfnisse sofort befriedigt bekommt und wenn es diese Bedürfnisse nicht befriedigt bekommt, nicht in der Lage ist, Konflikte, die damit einhergehen, auszuhalten. Wir haben dazu ein kleines Zitat von Götz Eisenberg, also ich habe das rausgesucht, von Götz Eisenberg rausgesucht, was ich echt fand, was gut passt und was ich einfach mal kurz vorlese. Die neuen sozialen Bewegungen lodern auf wie ein trockenes Reisigbündel, wenn man ein Streichholz dranhält und hineinbläst und sinken ganz schnell in sich zusammen. Die Leute protestieren, schlagen sich mit der Polizei, holen sich blutige Köpfe, gehen nach Hause und machen weiter wie nie zuvor. Die Flüchtigkeit weist sie als heutige Bewegung von heutigen Menschen aus, die von klein auf an die Flüchtigkeit gewöhnt sind. Die Menschen haben nicht die richtige Innenausstattung und das psychische Fundament für die Verfolgung langfristiger Ziele und das Verarbeiten von Niederlagen. Arbeiten können ist auch eine Qualität des Revolutionärs. Es bedeutet, Aufgaben erledigen zu können, und zwar unabhängig von der eigenen Motivation, wie man sich gerade fühlt, unabhängig von der biografischen Situation und davon, ob es mir gerade Spaß macht. In ganz dialektischer Manier kommen wir dann zu dem letzten Punkt der Parallelen, die wir besonders interessant fanden. Und zwar, dass alle Texte es aufgreifen, dass Politik die Form der Arbeit annimmt, beziehungsweise eben, dass beide Texte darüber reflektieren, dass die Art und Weise der Erledigung der gemeinsamen Aufgaben in unseren Organisierungen sich an zu der jeweiligen zeithegemonialen Vergesellschaftungsform der Arbeit anlehnen. Bekannter ist ja diese Analyse zu sagen, dass Bewegungen immer eine Auflehnung gegen eine herrschende Gesellschaftsform der Arbeit sind. Und gerade in den 70er Jahren ist es ja sehr geläufig und sehr offenkundig, dass es eben die Auflehnung gegen die Fabrikarbeit, gegen die Langeweile, für Autonomie etc. und dass dann kollektiv gelernte Wege, das zu verändern, sozusagen in den Kapitalismus eingespeist werden. Was in den Texten interessant ist, ist, dass der Blick halt umgekehrt wird. Und zwar auf die Momente, in denen wir selbst halt unfähig sind, diese Form der Zusammenarbeit sozusagen zu revolutionieren und selbst im Alten verhaftet bleiben. Für politische Organisierungen, denken wir, ist das vor allem interessant, weil es etwas betrifft, für das es im Deutschen kein richtig gutes Wort gibt, aber im Italienischen, das kenne ich aber leider nicht, das bezeichnet, also ins Englische kann man es mit Imaginaries übersetzen. Das bedeutet sowas wie der Raum des Vorstellbaren. Und dieser Raum des Vorstellbaren im sozialen Umgang miteinander, im Zusammenarbeiten, wie wir Prozesse organisieren, der ist eben abhängig von den unterschiedlichen existierenden Arten, in denen soziale Beziehungen, Produktion und Reproduktion überhaupt geregelt werden können. Und Imaginary in English, das bedeutet, etwas ist nicht echt, es ist etwas nicht real. Das kann sein, ja. Ja, I know. Es ist ein italienischer Genosse hat es immer so versucht, ins Englische zu übersetzen. Deswegen sage ich so. Aber danke für den Hinweis. Genau, und wir leben also der Raum des Vorstellbaren eben in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Arten, wie wir überhaupt gemeinsam existieren und soziale Beziehungen haben, Produktion und Reproduktion regeln. Und man kann halt, wenn man davon ausgeht, müssen wir uns halt vorstellen, wir leben in einer Gesellschaft, in der Arbeit und ganz eng verbunden damit halt der Konsum alle anderen Formen menschlicher Tätigkeiten und Verkehrsformen dominieren. Natürlich ist das nicht ungebrochen so. Es gibt auch jetzt schon andere, aber es ist eben die dominante Vergesellschaftungsform und eben das schränkt unseren Raum des Vorstellbaren in so einem hohen Maße ein, dass man dann eben von sowas wie einer gesellschaftlichen Totalität spricht. Das bedeutet ganz konkret, dass unsere Fähigkeit, Zukunft denken zu können, überhaupt beschädigt ist. Mal ganz abgesehen von unseren Verhaltensweisen untereinander. Die sind nämlich genauso beschädigt. Aber zurück zur Arbeit. Man kann sich nämlich fragen, was ist denn das Spezifische bei der Arbeit? Und das Spezifische, was der Arbeit inhärent ist, ist erstmal, dass sie sich nur um die Produktion zum direkten und immer beschleunigteren Konsumierens schert. Arbeit baut eben keine Welt auf, wie das vielleicht früher noch hieß, sondern Arbeit verschleißt sie und das ziemlich total. Und das hat schon auch ganz konkrete Konsequenzen für eine politische Praxis. Einmal heißt es, dass wir wachsam sein müssen gegenüber der Art und Weise, wie wir uns organisieren. Die Organisierungsdebatte führen heißt eben nicht über Statuten reden, Pamphlete schreiben und das Parteiprogramm, sondern die Organisierungsdebatte zu führen bedeutet viel eher, sich immer wieder in einen Reflexionsprozess darüber zu begeben, über die Art und Weise, wie wir uns in Beziehung setzen, wen wir einschließen, wen wir ausschließen und warum. Also um das vielleicht mal auf unsere Praxis bei Wilhelmsburg solidarisch runterzubrechen, bedeutet das, dass wir zum Beispiel total mantraartig immer wieder reflektieren, dass wichtiger als die Effizienz für uns, also wichtiger als das effiziente Arbeiten, eben die sozialen Prozesse sind und die Entfaltung unserer Beziehungen untereinander. Dass Strukturen sich den Menschen anpassen müssen und nicht umgekehrt. Dass jede Verabredung, die wir treffen, deshalb getroffen wird, um unser Arbeiten zu erleichtern, aber genauso leicht auch wieder in Frage gestellt und anders gemacht werden kann. dass wir alles ausprobieren, genau, solche Sachen. Und das bedeutet aber zweitens, und das ist jetzt auch der Schlussteil, dass einige von uns glauben, in der Vorbereitungsgruppe oder alle, ich weiß es nicht, ihr könnt mir gleich widersprechen, dass eine radikale Kritik der Arbeit für ein emanzipatorisches Projekt unabdingbar ist. Weil Menschsein würde bedeuten, dass sich niemand erst ein Leben erarbeiten muss durch Lohnarbeit oder durch das Gebären. Oder wie der gute Teddy Adorno gesagt hat, zärtlich wäre das Allergröbste, dass keiner mehr hungern muss. Und wir sind schon auch angetreten, um irgendwie die herrschende Arbeitsmoral zu untergraben und wenigstens an den Stellen, wo wir es können, den Zwang zur Arbeit irgendwie durch Kollektivität zumindest etwas entgegenzusetzen zu haben. Weil wir, also viele von uns geht das auch einfach so, wir glauben, dass es sich halt dafür lohnt, im Hier und Jetzt zu kämpfen, weil das auch was ist, was wir für uns selbst machen. Wir kämpfen uns diese Freiräume für uns selbst. Und das ist gut, auch wenn wir alle, wie wir hier sitzen, ja nicht so genau wissen, ob wir als Menschheit den Karren nicht schon längst vor die Wand gefahren haben. Liebe Sie. Aber darüber hinaus ist das eben auch ein Kampf um diese notwendigerweise unabgeschlossenen Fragen, die im Raum stehen. Nämlich, was ist eigentlich ein Mensch? Was bedeutet Freiheit? Was ist ein geglücktes Leben? Und die erstmal überhaupt wieder kollektiv stellen zu können und dann mit dem Bewusstsein, dass das zu verwirklichende Potenzialitäten sind, über die wir hier reden. Und dass man dafür kämpfen kann, das glauben wir, ist durchaus unsere gemeinsame Aufgabe und ist sie historisch immer wieder. Weil das sind auch Dinge, die passiert sind im Aufbruch dieser Bewegung und die sie groß gemacht haben. Und dafür brauchen wir ganz viele denkende Menschen und leidenschaftliche Seelen. Und Leute, die genauso grimmig und entschlossen und unerbittlich gegenüber den herrschenden Verhältnissen sind, wie sie in der Lage sind, sich gegenseitig zu verzeihen und Versprechen zu geben und zueinander zu halten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ihr heute Abend alle hier seid. Es folgt unser Recap. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu unserem ersten Recap von dem Debattenabend von Wilhelmsburg solidarisch. Recap bedeutet, nach jeder Veranstaltung, wie diesmal der ersten zu Sackgasse Aktivismus, setzen wir uns aus dem Vorbereitungsteam einmal zusammen und lassen den Abend die Debatte Revue passieren, schnacken, was hat uns bewegt und teilen das mit euch. Ich bin Kai und ja, lass uns anfangen, oder? Genau. Hallo zusammen, ich bin Jan. Ich bin Kati. Und ich bin Simon. Ja, ich würde kurz mal meine Eindrücke schildern, wie ich den Abend gestern fand. Ich denke, es war echt ein gelungener Abend, es waren viele Leute da. Es war sehr konzentriert, auch wenn immer wieder Leute reingekommen sind und es laut wurde, waren die Leute sehr konzentriert dabei. Wir sind ja nach dem Input in Kleingruppen gegangen. Und in meiner kleinen Gruppe war auf jeden Fall auch eine sehr angeregte Diskussion, die auch länger ging als die eigentlich angedachte Zeit, sodass wir dann später erst zurück zu der allgemeinen Diskussion wieder kamen. Und das hat trotzdem in meinen Augen sehr gut funktioniert. Also wir hatten echt auch sehr tiefgehende Gespräche in der kleinen Gruppe. Das fand ich sehr schön. Was war denn für euch so die prägnanteste Diskussion oder was stach für euch so heraus gestern? Naja, ich fand, worum es sehr viel ging, was mich auch überrascht hat, war ja diese Frage der Effizienz. Ja. Ob es sinnvoll ist, linke Politik nach Effizienzmaßstäben zu betreiben. Dann auch die Frage, was ist Effizienz eigentlich ganz genau? Und dass das überhaupt so ein Thema wurde, hat mich einerseits überrascht. Und es hat mich auch überrascht, dass es recht viele Leute gab, die gesagt haben, klar, linke Politik muss sich oder sollte sich auch nach Effizienzmaßstäben richten. Weil ich halt immer eher sagen würde, Effizienz, das bedeutet eben mit einem möglichst geringen Input, einen möglichst großen Output zu machen. Das macht im Kapitalismus für die Kapitalistinnen Sinn, weil die halt Produkte und Dienstleistungen erzeugen wollen. Aber für uns, die wir halt andere Gesellschaftsformen, neue soziale Beziehungsweisen etablieren wollen, denke ich, macht es keinen Sinn, unsere Tätigkeit nach Effizienz zu beurteilen. Weil das wurde ja auch in diesem Aktivismus-Text aus den 70ern ganz gut kritisiert. Dann fängt man auf einmal an zu zählen, wie viele Flugblätter man verteilt hat, auf wie viele Demos wir präsent waren. Und dann kommt man ganz schnell in so eine auch Entfremdung von den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Was ich glaube, was oft verwechselt worden ist, ist so effizient und ich habe auch gerade kein besseres Wort, aber vielleicht Qualität. Also auch dieses Dranbleiben, hartnäckig bleiben, zu den Verabredungen, die man gemacht hat, stehen. Also auch also ein gewisses Commitment mitbringen und sagen, okay, ich mache das jetzt auch wenn es mal anstrengend ist. Und ich finde, das ging da so ein bisschen durcheinander oft. Also ich fand das auch, es war eine sehr überraschend lange Diskussion um Effizienz und auch so ein bisschen diffus. Also ja, genau. Um das vielleicht nochmal klärend aufzugreifen, in dem Input war das ja einfach nur ein kleines Beispiel, um deutlich zu machen, was es halt bedeuten könnte, die eigene politische Arbeit anders zu gestalten als die herrschende Lohnarbeit. Und also ich dachte auch wirklich, das ist einfach nur so ein kleines harmloses Beispiel und wir sagen, naja, bei uns läuft es so, dass wir halt statt aufs dritte Bündnistreffen zu gehen, uns halt eher der soziale Prozess untereinander wichtig ist und dass wir sozusagen ne, diesem effizienten Abarbeiten von Bündnistreffen, der Diskussion um das nächste Flugblatt etc. eher auf die Beziehungen zwischen uns achten wollen. Und das scheint aber ja total in eine Kerbe geschlagen zu haben und ich habe das Gefühl aus drei Gründen. Einerseits hatten wir total den Generationenkonflikt im Raum, also wo ganz klar wurde, die älteren Genossinnen, die im Raum waren, waren so, nee, ich will, dass Gruppen effizient arbeiten, ich habe die Schnauze voll von auf Treffen sitzen, wahnsinnig viel Zeit und Energie reinstecken und am Ende ist nichts bei rumgekommen. Was ja aber, also wo dann auch eine junge Genossin noch dran angeschlossen hat und ja auch sowas sinngemäß gesagt hat wie, naja, sie hat das bisher so erlebt, dass sozusagen im Namen der Effizienz, also dieses, wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen noch über diese zwei Bündnistreffen reden und über diesen Flyer, die ineffizienteste Politik eigentlich durchgedrückt wird in den Gruppen. Das fand ich nochmal total interessant. Das ist so die eine Seite der Debatte. Und die andere Seite der Debatte war tatsächlich so ein ganz affektives Reagieren der Menschen auf dieses ideologisch total besetzte Wort, ne, dieses effizienten Arbeitens, weil da drin ja auch diese Anrufung steckt. Diese Anrufung, du musst immer funktionieren und funktionstüchtig bleiben. Ne, wo dann ja auch sehr affektiv auf die älteren Genossen, die das aus einem ganz anderen Hintergrund heraus gesagt haben, reagiert worden ist und so war so, ne, ich auf keinen Fall möchte ich irgendwie effizient arbeiten. Das kotzt mich total an. Das muss ich ja sowieso schon die ganze Zeit. Und so habe ich diese Debatte so ein bisschen wahrgenommen. Aber mir geht es auch so, ich finde es interessant, dass von allen Dingen, die so im Raum standen, das dann der Kern war, um den die Diskussion so kreiste. Genau, ich habe auch diese krasse Kerbe wahrgenommen und ich dachte, nachdem du Jan irgendwie meintest, ja, das kann doch nicht irgendwie der Maßstab für die Entwicklung anderer revolutionärer Beziehungen zwischen uns sein, hätte sich das so ein bisschen, so dachte ich so, ja, voll. Und jetzt vielleicht noch andere Aspekte und es ging immer wieder darum. Das fand ich sehr spannend und ich glaube aber auch, weil es tatsächlich einen Kern trifft, der in diesen beiden Texten, die wir auch hatten, vorhanden war, nämlich dass Aktivismus als was verstanden ist, wo ich etwas machen muss. Gegen die Zustände, gegen das System und das bringt natürlich dann mit sich, wenn ich was erreichen will, irgendwie das, dann möchte ich ja auch irgendwie einen Erfolg haben und ich muss dann irgendwie konkrete Kriterien entwickeln, wie wann stelle ich denn fest, habe ich was gemacht? Nur wenn ich halt ein bisschen aus dieser Logik rauskomme und mir meinen Alltag anschaue, dann merke ich, dass die Konflikte, die ich mitunter habe mit dem Jobcenter, die laufen dann nicht so ab. Da kann ich nicht irgendwie sagen, jetzt setze ich mich effizient mit meinem Konflikt mit dem Jobcenter hin, so, sondern die Alltagsstruktur, die zerstört für mich auf jeden Fall allein schon diesen Gedanken, ich kann jetzt irgendwie eine Sache, eine Kampagne oder irgendwas effektiv angehen und möglichst wenige Pläne zu einem möglichst breit besuchten Veranstaltungsding sie haben. So. Und ich glaube, das hängt damit zusammen. Das ist halt schon, ja, wie in beiden Texten eigentlich angesprochen wird oder wie wir auch vorher schon diskutiert haben, eine bestimmte Form von politischem Aktivismus gibt, die gesetzt ist, die wenig hinterfragt wird und in der wir dann alle, wie in vielen anderen Lebensrealitäten, oftmals das Gefühl haben, wir hängen hinterher, wir kommen nicht irgendwo an und ja, das Bedürfnis haben, irgendwas vorzuweisen, was uns auch Freude, Genugtuung, irgendwie einen Erfolg gibt. So. Bevor ich gleich nochmal eine Frage an euch alle stellen würde, finde ich das, was du gerade gesagt hast, verweist auf diese Frage, wie messen wir eigentlich Erfolg, die uns ja auch immer wieder auf Veranstaltungen gestellt wird. Und normalerweise sagen wir sowas, naja, wir messen halt Erfolg so ein bisschen daran, ob wir erstmal in der Lage sind, die Rechte, die wir haben, überhaupt erstmal wieder durchzusetzen. Weil das ist ja nicht der Standard sozusagen. Das ist nur dieser ideologische Glaube in den Rechtsstaat, dass man das Recht, was man hat, auch bekommt. Das bekommt man aber in der Regel nicht. Man muss das durchsetzen können und dafür haben wir eben unsere Kollektivität. Und dass wir halt im nächsten Schritt Erfolg daran messen würden, dass wir es schaffen, so viel politischen Druck aufzubauen, dass das nicht nur für Einzelne gilt, sondern eben für alle und dass wir darüber hinaus uns Dinge nehmen, die uns eben nicht zustehen und das sozusagen über sich hinaustreiben. Dazu kommt aber, und das fällt mir auch immer mehr auf, wenn ich dir jetzt so beim Reden zuhöre, dass ein bestimmter Erfolg, den wir erzielen, gar nicht so messbar ist, weil er nämlich uns selbst und unsere Beziehungen untereinander betrifft und dass wir halt zusammenwachsen, dass wir uns selbst da drin verändern und reflektieren, dass wir irgendwie lernen, einen besseren Umgang mit unseren ganzen Flaws und keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine, bekommen und einfach auch lernen, was das überhaupt bedeuten kann, halt eine solidarische Praxis miteinander zu haben. Und da fällt es mir so richtig schwer zu sagen, ich kann das irgendwo dran messen. Das ist eher was, das hat was damit zu tun, dass wir halt auch als Gruppe zusammenwachsen. Genau, und die Frage, die ich stellen wollte, war, was mich nämlich nochmal interessieren würde, was so in den anderen Gruppen diskutiert worden ist, weil sowohl meine Kleingruppe auch als, weil meine Kleingruppe sehr sprachgewaltig war am Ende, es lag nicht an mir, dieses Effizienzding auch für die Großdebatte gesetzt hat. Und deswegen würde mich nochmal interessieren, was bei euch eigentlich so Thema war. Ja, sehr viel. Ich habe in der Kleingruppe haben wir ein Blitzlicht also machen wollen, was dann dazu ausgeartet ist, dass Leute auch sehr viel Redebedarf hatten und es von einem kleinen Blitzlicht zu, ich erzähle meinen ganzen Frust über die linke Szene, gegangen ist. Aber es haben tatsächlich alle eigentlich was dazu gesagt und es hatte eine ganz große Varianz so von was ich auch spannend finde, wie ist es eigentlich mit Kindern in der linken Szene oder in der Politikarbeit und so, weil die immer sehr randständig sind und das auch immer mehr als Problem oft gesehen wird und so. Wie geht man damit besser solidarisch um? Dann gab es Themen wie, ja, ich bin jetzt eigentlich fertig mit meinem Aktivistendasein. Ich habe neulich unterschrieben für einen Job und muss jetzt irgendwie mit dieser neuen Rolle klarkommen, dass ich jetzt irgendwo da bin in der Gesellschaft, wo ich eigentlich mich immer als Opposition wähnte und immer gesagt habe, das will ich alles nicht. Und plötzlich bin ich da aber reingekommen und weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und das fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Dann ganz spannend, eine Person war da vom Archiv der linken Bewegung und sie meinte, sie finde es sehr krass, gerade weil wir ja auch historische Texte benutzt haben, dass so wenig Leute jetzt aus der linken Szene sich überhaupt belesen, was damals eigentlich schon mal für Fehler gemacht worden sind und was es eigentlich, dass es viele dieser Debatten eigentlich schon gab, aber sie immer wieder gemacht werden. Und das ist eigentlich da auch eine Debatte braucht über eine Analyse des Jetzigen. Und dann wurde das aber wieder auch aufgegriffen und gesagt, naja, wenn wir immer nur analysieren, was jetzt passiert gerade und aber für uns kein Ziel festgelegt haben, wo wollen wir eigentlich hin, dann rennen wir halt wieder immer nur hinterher. Dann machen wir immer nur reaktive Politik und das ist halt auch verkehrt. Und ganz zum Schluss, da wollten wir eigentlich gerade rüber und das war eigentlich schon Zeit, hat dann noch einer gesagt, das fand ich auch sehr spannend, naja, ist doch eigentlich alles Mist, weil egal, welche Ansätze wir fahren, ob wir jetzt Aktivismus wie beim G20 oder die den solidarischen Ansatz bei Willemsburg solidarisch fahren. Es ist marginal, es ist nicht in der Gesellschaft verbreitet, es trifft nicht die Masse und so. Und das war dann nochmal, auf jeden Fall sind wir da noch kurz reingegangen, hatten halt nicht mehr so viel Zeit leider zum Diskutieren, aber es war auf jeden Fall ein spannender Punkt. Ne? So, ja, wie kriegt man es dann hin, dass es wieder mehr, dass das irgendwann eventuell das solidarische Praxis zum Mainstream wird? Das ist, ja, war eine krasse Frage so zum Schluss. Und ganz kurz nur, weil du es vorhin angesprochen hast mit dem Erfolgmessen und so, eine Rückmeldung war halt, dass jemand da war, der meinte, naja, ich bin zu Willemsburg solidarisch gegangen, hatte vorher halt Panik vor Bürokratie und so und wusste nicht genau, wie das alles ablaufen wird und ob ich überhaupt irgendwie Hartz IV bekommen kann und dann politische Arbeit machen kann. Und er hat dann gesagt, jetzt, wo er weiß, dass da ein Netzwerk ist von Leuten, auf das er sich verlassen kann und wieder einfach dann auch hinkommen kann, wenn er wieder Fragen hat, das hat ihn so weit beruhigt, dass er jetzt andere Dinge machen kann. Und das würde ich sagen, ja, ist doch super, ist ein Erfolg, den man so dann nicht vielleicht nicht immer hört oder der nicht vielleicht immer zurückgefeedbackt wird. Wir sind da aber auch sehr schlecht drin. Also zum Beispiel das Solidarische Netzwerk Leipzig oder auch die Solidarische Aktion Neukölln sind sehr viel besser da drin, auch mit auch mal einem Blogpost oder einem Facebook-Post ihre Arbeit zu begleiten. Ne? Das macht keiner von uns. Die haben da halt Leute, die schreiben offensichtlich gern und wir sind immer so... Zerbrechen wir jetzt. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir auch schon, ist auch schon oft das Wort Arbeit, politische Arbeit gefallen und so weiter. Und darum ging es auch bei mir in der Kleingruppe viel und auch in einer anderen, wo ich irgendwie die Mitschrift mitbekommen habe von einer Person, die heute leider nicht da sein kann, weil sie krank im Bett liegt, dass es viel um die Frage ging, warum schaffen wir das eigentlich nicht, uns anders zu organisieren, dass es nicht so arbeitsförmig ist. Warum rutschen wir da immer rein in diese kapitalistischen Logiken? Und das wurde so ein bisschen aus zwei Perspektiven immer beschrieben und problematisiert. Einmal aus der Innenperspektive, dass es Leuten auffällt, dass es ihnen halt schwerfällt, sich selbst als Person einzubringen in ihre politischen Zusammenhänge, dass sie da immer das Gefühl haben, eine Rolle zu erfüllen als Aktivistin, als Aktivist, da... sich auch ein Stück weit, ohne dass dieses Wort benutzt wurde, aber mir blieb es die ganze Zeit im Kopf, dass sie sich ein bisschen entfremdet fühlen. So wie es eben auch in der Arbeit dieses Entfremdungsgefühl gibt, so gibt es das offensichtlich auch sehr verbreitet, weil das viele Leute gesagt haben, halt in politischen Gruppen. Ein anderes Gefühl, einen anderen Eindruck, der auch, glaube ich, aus der Arbeitswelt stammt, ist, dass viele Leute das Gefühl haben, sie müssen Spezialisten sein in irgendeiner Form, um richtig mitmachen zu können. Und die andere Perspektive war so eine Außenperspektive von Leuten, die nicht mehr so richtig drinne sind in der Linken, nicht mehr richtig viel machen und wo der Eindruck war, früher war das alles durchlässiger. Man hatte irgendwie viel mehr Anknüpfungspunkte. Es wurden so Beispiele gegeben irgendwie wie in der Bücherhalle stand Marx rum und dann war da so eine Lehrerin, die einem was über Marx erzählt hat als Beispiel und das war so der Versuch zu illustrieren, heute muss man so ein bisschen in eine Gruppe gehen, immer. Und es gibt wenig, also sie hat es so beschrieben, es wäre immer eine Membran um die Linke drum, die man erst durchstoßen muss, um irgendwie Teil sein zu können. Und da musste ich dann an den Gang durchs Fabriktor denken, so ein bisschen. Also auch da wieder die Arbeitsanalogie. Ich fand das ganz, ganz spannend, was du als Rolle bezeichnet hast. Weil das bei uns auch sehr viel Thema war. Also die Wahrnehmung, dass es so wie getrennte Identitäten gibt. Es gibt eine Politidentität, die mit einer Art Subkultur oder Szene oder engen Freundinnenschaften verbunden ist, die aber relativ, natürlich in unterschiedlichen Abstufungen, getrennt ist von der Sache, wie ist es denn auf der Arbeit so, wie gehe ich da mit dem Chef um oder mit meiner Krankheit oder mit meiner Prüfungsangst oder was weiß ich so. Und genau, wir kamen dann auch zurück auf diese Sache der Disziplin, so, was halt erstmal als Wort ein bisschen kontrovers diskutiert wurde bei uns, wo Leute so ein bisschen so waren, ja, nee, das stößt mir auf, und andere meinten, aber für mich heißt das irgendwie, mich selbst ernst zu nehmen, so, und das fand ich eigentlich ganz schön. Da ging es dann auch mal noch so drum, dass die eine Genossin meinte, so, ja, ich habe das für mich irgendwann so, hat mir das als Erkenntnis geholfen, ich bin eine politische Person, und das heißt, jede meiner Handlungen muss davon gefärbt sein und nicht nur ein bestimmter kleiner Rahmen, so. Und ich glaube, gerade diese Kombination, weil wir auch vorher hatten, okay, viele Leute sagen, ich bin politisch, Punkt, und dann ist alles gut, was ich mache, aber halt ausblenden, dass ich ja einfach Lohnarbeiten gehe, total entpolitisiert und mich da überhaupt nicht organisiere oder so. Genau, das fand ich ganz schön so als Bild, dass halt, dass das nicht etwas sein kann, was irgendwie ein abgetrennter Teil einer Rolle oder Szene-Identität sein kann. Und der zweite Punkt, der bei uns noch da war, war dieses Ding, was ja auch in den Texten kritisiert wird, dass die radikale Linke momentan keine adäquate Theorie oder Analyse der Gesellschaftsveränderung hat und mehr Feindbestimmung macht als, was ist eigentlich unsere, was heißt Programmatik, aber ja unser Anliegen. Das war ein bisschen kontrovers, aber das fand ich spannend, weil die eine Person meinte so, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es da zu wenig Feindbestimmung gibt. Ich habe eher, oder wie so beschrieben, es kommt nicht an. So, sei es irgendwie der Rechtsruck, was passiert mit dem Faschismus in Europa, in Italien, wo sie irgendwie Roma-Register einführen wollen, so, ne, solche Sachen, wie krass ist das denn, aber wieso passiert nichts? Und da habe ich mich halt auch gemacht, das war für mich dann wieder genau der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, so, ja, weil etwas fehlt in der Analyse. Also ich kann das ja wahrnehmen, und wenn das nicht ankommt und ich es nicht schaffe, in etwas zu transformieren, irgendwie diese Ohnmacht oder den Wut und die Frust in irgendwie Organisierung oder widerständische Beziehungsformen umzuwandeln, dann fehlt mir ja da irgendwie ein Werkzeug oder eine Analyse. Für mich ist das auf jeden Fall ein Hinweis auf, ja, Theorie ist eben nicht nur Analyse dessen, was ist sozusagen, sondern immer auch, wie befinde ich mich in der Situation und wie werde ich handlungsfähig? Sonst bringt halt Theorie nichts, wenn ich da nichts draus ziehe von, okay, krasser Rechtsruck, was mache ich jetzt? Dann wartet halt nichts. Ja, vielleicht daran anschließend, bei mir ist von dem Abend auch wirklich sehr hängen geblieben, also dass wir wirklich mehr Foren brauchen, in denen offene, inhaltlich geleitete, ich möchte es nicht Theoriearbeit nennen, weil das für mich wirklich nochmal was anderes ist, das ist wirklich gemeinsam Texte lesen, sich auch anstrengen müssen, den zu verstehen, mit einem Erkenntnisinteresse dahinter, aber trotzdem so gemeinsame, offen angelegte, inhaltliche Arbeit zu machen, weil zum Beispiel, und ich hoffe, der Genosse ist mir nicht böse, wenn ich das hier jetzt so öffentlich kolportiere, also der erste Satz in meiner Kleingruppe war, naja, das mit dem Arbeitszwang, das nehme ich überhaupt nicht so wahr, den gibt es für mich ja gar nicht. Ich gehe nur arbeiten, weil ich nie wieder zum Jobcenter will. Und meine Reaktion darauf natürlich ist, ja, aber genau das ist ja der Arbeitszwang. Das Jobcenter ist ja die eine gesellschaftliche Institution, die staatliche Institution, also eine der staatlichen Institutionen, die den Arbeitszwang aufrechterhält, ne? Und deren also wirklich gesetzte Aufgabe das ist. Das fand ich nochmal interessant, ne? Und auch zu merken, so, also klar, der Input, ich bin mir sicher, dass der war voraussetzungsvoll, der wird nicht ungebrochen verstanden, aber eben auch deshalb, weil man erst in so einer Debatte ja auch ein bisschen zueinander findet. Man merkt halt schnell, wir gebrauchen Begriffe so anders. Wir verstehen uns gar nicht richtig, selbst wenn wir die gleiche Sprache sprechen formal. Ne? Und deswegen, also was ich ja auch wahrgenommen habe, ist, dass diese Vorbereitung, die gemeinsame auf diesen Debattenabend halt total viel gebracht hat für mich persönlich, mit euch zusammen jetzt. Also bei mir war das so, als du gerade so zum Beispiel gesagt hast, wie wird denn eine solidarische Praxis Mainstream, dass das bei euch dann auch so Thema war, musste ich gerade noch mal dran denken, ja, irgendwie deshalb haben wir ja auch das mit der Problematik der linken Arbeitsteilung mit aufgegriffen, weil halt, also ne, wir dann auch so adressiert werden als, ja, ihr seid für die solidarische Praxis zuständig. Und der Rest der Linken macht halt Bündnistreffen, organisiert Demos und lädt Stefanie Sargnagel in die Flora ein. So, ne? Und dass das halt nicht so funktioniert, sondern dass wir halt irgendwie gemeinsam diese, dass halt jeder, also dass wir alle diese solidarische Praxis halt entwickeln müssen und dass das nichts ist, was man irgendwie so an Spezialistengruppen outsourcen kann quasi, ne? Auch hier wieder finde ich nämlich, kommen diese ganzen Begriffe, also die ganzen passenden Begriffe für das, was dahinter diesem Mindset steht, kommen nämlich aus der hegemonialen Vergesellschaftungsform der Lohnarbeit. So, und das finde ich halt super interessant. Ja, ich war mir da nicht so, ich bin mir noch nicht sicher, ob der Begriff Arbeitsteilung so in dieser Übertragung für mich da das so präzise ausdrückt, weil ich merke so, ja klar, ich habe das Gefühl, dieses Phänomen, was du beschreibst, dem stimme ich zu, also auf eine Form von Aktivismus, in der es so Politgruppen gibt, wo man irgendwie eine Kampagne oder einem Anliegen zusammenarbeitet und das als die revolutionäre Tätigkeit schlechthin versteht, aber dann bemerkt ja, okay, wenn ich existenzielle Probleme oder was anderes habe oder bekomme, was den Rahmen dort sprengt, dann wende ich mich doch an die Expertinnen so. Das ist halt so ein Vorgaukeln von Solidarität und Zusammenhalt gibt. Da sehe ich das so, aber ich frage mich halt auch so, ich stelle mir das ja dann trotzdem vor als irgendwie einen wunderschönen, breiten, revolutionären Horizont, wo es ganz viele unterschiedliche Aktivitäten und Sachen gibt und die Kinderbetreuung kann nun mal wahrscheinlich nicht so eng mit der Landwirtschaft oder sowas verknüpft sein. Vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber weißt du, was ich meine? So dieses, klar, ich sehe das da drin, dieses Outsourcen von, oh, du hast einen individuellen Konflikt, der uns sprengt, geh mal dahin. Und gleichzeitig merke ich so, ja, ich stehe auch auf Arbeitsteilung, merke ich, auf eine Art und Weise. Vielleicht müssten wir noch gemeinsame Begriffe finden, um das auszuklamüstern. Ich glaube, dass wir aufhören sollten, die Begriffe für Politik, für linke Politik aus der Arbeitswelt zu entlehnen. Also eine andere Gesellschaft, glaube ich, erkämpfen wir nicht in Analogien zur Fabrik oder zur meinetwegen auch zum Postfordismus. Also das ist mir, fällt mir auch auf, wenn dann Leute eben sagen, ja, aber Arbeitsteilung ist doch gut, und wenn wir dann dagegen argumentieren, warum vielleicht Arbeitsteilung ein Problem ist, dann bewegen wir uns ja immer noch in der Idee quasi der Arbeit. Also das, wir begreifen dann immer noch das, was wir tun, irgendwie als Arbeit, und der eine plädiert dann eben für die Fabrik, wo der eine irgendwie die Demonstration zusammenschweißt und der nächste irgendwie die Tagesordnung zusammenflext. Aber dann zu sagen, nee, wir wollen keine Arbeitsteilung, das ist dann ja so ein bisschen so, okay, wir wollen zur Manufaktur zurück oder zum, wo jeder alles kann. Aber ich finde, wir müssen aus dieser ganzen Analogie raus, aus dieser ganzen Arbeitsanalogie, und sagen, nee, das ist eben, wir stellen kein Produkt her, Revolution. So, das tun wir nicht, sondern wir entwickeln neue Beziehungsweisen, versuchen die Gesellschaft anders zu leben. Und das funktioniert nicht in diesem Arbeitsbegriff, und ich finde, den müssen wir ablehnen. Sonst holen wir uns auch eben die ganzen Dinge mit rein, die in der Lohnarbeit eben existieren, wie Entfremdung, dass man das Gefühl hat, nur eine Rolle zu spielen. Das ist ja nicht nur ein Gefühl, Entschuldigung. Nein, das ist nicht nur ein Gefühl, genau. Aber ich kann halt die Rolle irgendwie des Bankangestellten spielen, so wie die des Aktivisten. Und was sie halt gemeinsam haben, ist, wenn ich nach Hause komme und die Tür hinter mir zumache, dann kann ich diese Rolle wieder ablegen. Also mir schwirrt der Kopf immer noch, aber auf eine schöne Art und Weise. Aber mir fällt jetzt akut gerade nichts mehr ein, was ich noch beitragen möchte. Na, dann beschließen wir die Runde doch hier so und können nur sagen, das war unser erster Testlauf für dieses Format und diesen Podcast, und wir hoffen und werden sehen, ob das weitergeht, und gehen auch gleich in unser nächstes Planungstreffen für die nächste Veranstaltung. Ganz effizient. Und Wir sehen uns nicht auf der Straße. Yeah.